In den letzten Jahren tauchen immer mehr der sogenannten Maschinen auf. Kriminelle, die ihre Körper in Waffen umgewandelt haben. Polizistinnen, die nur einem Ziel dienen sollen. Dem Verbrechen. Polizistinnen, die nur einem Ziel dienen sollen. Dem Verbrechen. Ich muss sie jagen.